Es gibt viele Menschen in unseren Tagen, die sich darüber beschweren, dass Gott sein Heilandswerk wohl vergessen habe. Vergessen, die Welt heil zu machen, der Welt das Heil zu geben. Und sie sagen, wo ist die Hilfe Gottes? Wo ist der helfende Gott? Und ich kenne diese Sprache gut, denn als ich in meinem eigenen Leben am Ende war und die Probleme über mir zusammenschlugen, da habe ich gesagt, wenn es einen Gott im Himmel gibt, wie kann der das zulassen? Nun, wenn es keinen Gott gäbe, dann gäbe es auch keinen göttlichen Maßstab über Recht oder Unrecht. Wenn Gott mit seinen Geboten nicht die absolute Autorität ist und Gott der Herr, dann gibt es keine mehr, sondern dann ist das Recht und Unrecht, wie es die Menschen gerade mal haben wollen. So war es immer beim Untergang von Sodom und Gomorra. So sind die Reiche zusammengebrochen bis hin zum Römischen Reich. So ist unsere Welt heute gerichtsreif, weil sie nicht mehr das tun, was Gott will, sondern weil der Wunsch und der Wille des Menschen an die Stelle der Gebote Gottes gekommen ist. Der Mensch ist das Produkt der Schöpfung Gottes. Und der Mensch ist geschaffen nach dem Plan Gottes, zum Bilde Gottes. Also wie einer eine Maschine gemacht hat, nach bestimmten Funktionen, wie das nun mal nur läuft, so hat Gott den Menschen geschaffen, sodass er auch nur nach ganz bestimmten Funktionen den Segen Gottes haben kann. Das Heil, das Gott uns gibt. In einem System nach dem Plan Gottes. Und wenn der Mensch ausschert aus dieser inneren Gesetzmäßigkeit, dann verlässt er die Hilfe Gottes. Er wird gottlos. Das ist nicht, wenn einer nicht mehr in die Kirche geht. Das ist nicht, wenn einer die Bank raubt. Sondern gottlos heißt los von Gott sein, von seiner Autorität, von seinem Wort und Willen, von seinem Maßstab. Und dann macht der Mensch sich zu Gott, eben zum höchsten Maßstab aller Dinge. Und dann geht es bergab. Und der Mensch verliert den inneren Halt. Er verliert den Frieden. Er sieht nur noch ein Durcheinander. Er regt sich auf, wenn einer den anderen totschlägt. Wenn einer einfach ein Flugzeug kapert und der andere hält die Geißeln dort und der andere macht so und dann ist ein Riesengeschrei. Aber bitte, weshalb? Wir hätten uns das ein wenig vorher überlegen müssen. Wenn wir heute bis in unsere Schulen hinein lehren, dass Gott nicht ist, wenn das auch nicht absolut geschieht, aber doch in vielen Maße, dass Gottes Wort nicht mehr Gottes Wort ist, dass Gott nicht geredet hat, dass man nicht wissen kann, dann gibt es auch keinen Maßstab letztlich für Gut und Böse und dann können wir auch nicht anfangen, am Ende uns gegen Radikale und gegen Kapitalverbrechen aufzuregen, denn wir haben die Basis verlassen der Autorität Gottes.